Kilometer, Gold of Blazer, Double Dragon in the house, y'all. Also check das mal aus, y'all. Ich explodier jetzt und hier, als würde ich Dynamit verstauen. Kann dir aus Flows und Beats eine Pyramide bauen. Bring ein Fies zum Staunen und sag dann auf nimmer Wiederschauen, weil die Raps so dreckig sind, dass sie ihnen den Appetit versauen. Sie geistig niederhauen wie Vitali und Vladimir. Jetzt wartet ihr vor der Gartentür, raus aus unserem Jagdrevier. Flakes und Kilomat sind hier und nun starten wir die Party hier, bis ihr den Draht verliert, obwohl die Parts ein roter Faden ziehen. Ja, wenn wir zwei beiden unsere Stärke beweisen, gibt's Raps härter als Eisen. Sie lähmen die meisten, lassen Verstärker verschleißen und Leere vereisen, da sie quasi wie eine Gazi die Leere zerreißen. Sie haben schon auf mancher Party eingeschlagen wie Einsatzwagen. Ihr seid eingeladen, das lässt man sich nicht zweimal sagen. Bei Musik vergessen wir sogar den Weihnachtsabend. Man muss sich leider fragen, haben die eine leichte Schaden? Zwei Individuen zwischen tausend Rappern, die sich täuschend ähneln, müssen für mehr frische Prise sorgen als Räucherstäbchen. Also check das mal ab, ich würde es euch empfehlen. Dagegen sieht alles andere aus wie ein Häufchen Elend. Will nach vorn, hat dich nicht lieb wie Gildohorn. Ist erfüllt von Zorn, fick durch deine City wie ein Wirbelsturm. Jagd MCs wie ein wildgewordener, kranker Macheten.